Jesus. Had days like this. Don't. We'll be right back. Er ist mit einem dunkelblauen Anorak, einer dunkelblauen Mütze und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen. Es gilt, unserer Polizei zu helfen. Wir sind selbst tief erregt. Mit der Struck- und Körperwärme wird aus einer Konfusion eine Kernfusion. Mit der Struck- und Körperwärme wird aus einer Konfusion eine Kernfusion. Gangster haben jedes Gefühl für die Würde. Ja. I've wasted. This is gone down a just. You will fucking taste it. And left me in the dust. You lost my son, you hurt me. Because my song you can return from the back. To the weapon, to the weapon, to the weapon. There is just us. What is this? Is here in my life? And in this river after you. What is this? Is here in my life? You are fought with me in the court of the tides. Drifting away.